Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer war ein überzeugter Vertreter der sogenannten bekennenden Kirche. Sein Glaube ließ es nicht zu, sich am Terrorsystem des Nationalsozialismus zu beteiligen. Er trat in den aktiven Widerstand gegen Hitler ein und wurde dafür von den Nationalsozialisten hingerichtet. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost aus des Gottes Namen. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ganz gewiss Das ist wohl der bekannteste Text des Theologen und Nazi-Gegners Dietrich Bonhoeffer. Dieses geistliche Gedicht wurde mehrfach vertont. Geschrieben hat er es im Gefängnis, Weihnachten 1944. Am 9. April 1945 ließen ihn die Nazis im KZ Flossenbürg hinrichten, vermutlich auf direkten Befehl Hitlers, zusammen mit anderen, die Widerstand geleistet hatten gegen das nationalsozialistische Regime. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Inzwischen dient das Gedicht auch als Kirchenlied, Zeilen daraus als Grabspruch oder als frommer Trost. Sogar Kirchen sind nach Bonhoeffer benannt, in Berlin, Bremen, Frankfurt und anderen Städten. Nach dem Krieg blieben das Leben und die Theologie Bonhoeffers zunächst unbeachtet. Noch in den 1950er Jahren untersagten es Bischöfe, Kirchen nach Bonhoeffer zu benennen. Ich glaube, es gibt drei Gründe, warum das so war. Das eine ist, dass man Bonhoeffers Widerstand als Landesverrat empfunden hat, weil er Deutschland quasi an das Ausland verraten habe. Der zweite Grund war die Vorstellung, der Christ muss eigentlich der Obrigkeit untertan sein und darf sich nicht gegen die Obrigkeit auflehnen. Deswegen sah man das als unchristlich an. Christiane Tietz ist Professorin für systematische Theologie an der Universität Zürich und Vorsitzende der deutschsprachigen Sektion der Dietrich-Bonhoeffer-Gesellschaft. Sie nennt noch einen anderen Grund, weshalb die evangelische Kirche nach der Befreiung vom Nationalsozialismus Bonhoeffers Widerstand distanziert oder gar ablehnend gegenüberstand. Und der dritte war wahrscheinlich auch die Beobachtung, Bonhoeffer ist eigentlich Pazifist. Wie kann er dann gewaltsamen Widerstand unterstützen? Die Vorbehalte gegenüber Bonhoeffer wurden in den 1960er Jahren aufgegeben. Zu einer Zeit, als die Kirchen zögerlich begannen, sich mit ihrer Rolle während des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Es hat in der evangelischen Kirche überwiegend Mitmacher, Opportunisten, Anbieterer gegeben. Resümiert Manfred Geilus. Er ist Professor für Neuere Geschichte am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt ist der deutsche Protestantismus, Nationalismus und Nationalsozialismus. Bonhoeffer ist innerhalb der Kirche eine Ausnahme, muss man sagen. Es gab nicht viele Bonhoeffers. In Sack und Asche gehen ist hier allemal angesagt, aber man ist doch froh, wenn man dann wieder von anderen Dingen sprechen kann. Zum Beispiel vom kirchlichen Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der tapfer sein Leben hingegeben hat für seinen Glauben. Das ist sicher so, dass die Gefahr besteht, dass man Bonhoeffer da als Alibi benutzt. Dietrich Bonhoeffers Leben und Werk, betonen seine Biografen, ist nur im Kontext seiner Zeit zu verstehen und in seiner Auseinandersetzung mit der evangelischen Kirche vor und nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Biografische Stichworte. Geboren 1906 in Breslau, als sechstes von acht Kindern einer wohlhabenden Familie. Der Vater, Karl Bonhoeffer, war Professor für Psychiatrie und Neurologie in Berlin. Eine Autorität, auch in seiner Familie. Die Mutter, Paula, war Hausfrau und kümmerte sich um das Personal. Dietrich wächst behütet in einer Villengegend in Berlin-Grunewald auf. Einen Einschnitt bildet der Tod eines Bruders. Er fällt 1918 im Ersten Weltkrieg. Die Familie ist nicht sehr religiös. So ist Dietrichs Entscheidung für ein Theologiestudium überraschend. Studium: Tübingen, Rom, Berlin. Promotion 1927 mit 21 Jahren. Anschließend Vikariat wissenschaftlicher Assistent in Berlin. Habilitation 1930. Studienjahr in New York, danach wissenschaftlicher Assistent an der Universität Berlin. Vorlesungen. Bonhoeffer, der Mann war sehr jung. Der Mann war hochbegabt als Theologe, sozusagen ein Wunderkind, ein theologisches Wunderkind. Aus seiner Zeit in den USA stammen Äußerungen gegen den dortigen Rassismus. Die Art, mit der über die Schwarzen geredet wird, ist einfach widerwärtig. Und die Pastoren sind da in nichts besser als die anderen. Bonhoeffer wendet sich auch gegen den in Deutschland grassierenden Antisemitismus. Bonhoeffers Zwillingsschwester heiratet einen Mann jüdischer Herkunft und flieht mit ihm später nach England. Bonhoeffer orientiert sich international und ökumenisch. Er lässt sich in Cambridge zum Jugendsekretär des Weltbundes für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen wählen. In Deutschland war seine Kirche seit 1870 national. Kirchenhistoriker sprechen von einem Nationalprotestantismus, in dem sich völkische, antisemitische und germanophile Tendenzen ausbreiteten. Die Sympathien in der evangelischen Kirche für die völkische Bewegung sind sehr groß. Es bildet sich zum Beispiel eine Gruppe christlich-deutsche Bewegung in der Zeit 1930 bis 1933. Die Stichworte waren Glaube und Volk. Und die Zielsetzung war natürlich Überwindung der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik galt als gottlosen Republik. Das ist ein Kampfbegriff dieser Zeit. Auch Pfarrer der evangelischen Kirchen sympathisierten mit der NSDAP, die bei den Reichstagswahlen 1930 mit 18% ihren Durchbruch erzielte. In den folgenden Jahren traten zunehmend Pfarrer der NSDAP bei, so lange, bis die Nazis den Parteieintritt von Priestern unterbanden. In seinen Büchern zeigt Manfred Geilus in zahlreichen Einzelstudien, wie sich immer mehr evangelische Landeskirchen der nationalsozialistischen Ideologie annäherten. Da gibt es dann eine Art Wiederentdeckung der antijüdischen, zugleich antisemitischen Schriften von Luther im Kirchenbereich, lässt sich an vielen Stellen belegen. Nicht? Also Vorträge von Pfarrern, von anderen Mitgliedern, besonders der deutschen Christen, Martin Luther und die Juden. Martin Luther verteufelt die Juden, fordert, ihre Synagogen niederzubrennen, ihre Häuser zu zerstören, ihnen ihren Besitz zu nehmen und sie wie tolle Hunde zu verjagen. 1931-32. Bonhoeffer wird Priester, übernimmt das Studentenpfarramt, Konfirmationsunterricht in Berlin-Wedding, macht mit Jugendlichen Freizeiten im Berliner Umland, nimmt an Jugendkonferenzen des Weltbundes und des Ökumenischen Rates teil, hält theologische Vorlesungen an der Universität. Anfang 1933 Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. April 1933 Einführung des sogenannten Arierparagraphen. Arierparagraph, das heißt konkret, Beamte jüdischer Herkunft werden entlassen. Einige Landeskirchen übernehmen den Arierparagraphen und kündigen Pfarrern jüdischer Herkunft. Dietrich Bonhoeffer zeigt sich sehr konsequent. Bonhoeffer hat sich ganz klar dagegen gewandt, weil er der Meinung war, hier werden außertheologische Kriterien, nämlich welcher Herkunft ist man, über theologische Kriterien, nämlich jemand glaubt an Jesus Christus, gestellt. Und deshalb darf das nicht sein. Dietrich Bonhoeffer stellt sich damit gegen die Kräfte, die die Kirche dominieren. Bis 1933 hatten sich die Nationalsozialisten auch innerhalb der evangelischen Kirche organisiert, als Glaubensbewegung deutsche Christen. In ihren Richtlinien heißt es: Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen, für deren Erhaltung zu sorgen uns Gottes Gesetz ist. Wir fordern auch Schutz des Volkes vor den Untüchtigen und Minderwertigen. Die Juden sind das Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper. Man muss das ganz nüchtern sehen, das war eine Massenbewegung. in der Kirche. Das waren nicht nur ein paar Spinner, angeführt von Pfarrern, studierten Theologen, waren das doch viele Tausende, die sich so orientierten. Ich nenne die deutschen Christen eine Parallelbewegung zur Hitlerpartei innerhalb der Kirche. Und in vielen Landeskirchen konnten sie tatsächlich an die Macht gelangen. Die innerkirchliche Organisation der deutschen Christen wollte ein artgerechtes, ein arisches Christentum. Das brachte natürlich ein Problem. Jesus von Nazareth war ein Jude. Und der christliche Glaube ging hervor aus dem Judentum. Dietrich Bonhoeffer, betont die Theologin Christiane Tietz, widersprach dieser arisierten Theologie. Jesus war Jude und er wollte damit zum Ausdruck bringen, die ganze jüdische Tradition gehört fundamental zum christlichen Glauben dazu. Man darf das nicht auseinanderreißen. Trotzdem hatte der junge Theologe Bonhoeffer Probleme, als Christ nicht nur theologisch, sondern auch politisch Stellung zu beziehen. In seiner 1933 veröffentlichten Schrift »Die Kirche vor der Judenfrage« räumte er ein: Ohne Zweifel ist der Staat berechtigt, hier neue Wege zu gehen. Formulierungen, die heute irritieren müssen. Weiter. Die reformatorische Kirche hat staatliche Gesetze weder zu loben noch zu tadeln. Sie hat vielmehr den Staat als Erhaltungsordnung Gottes in der gottlosen Welt zu bejahen. Für Bonhoeffer und viele andere Theologen galt das, was Paulus im Römerbrief 13 schrieb. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Die daraus oft gezogene Konsequenz: Auch dem Naziregime müsse ein Christ gehorchen. Bonhoeffer setzt andere theologische Akzente. Er betont, die Kirche könne den Opfern des Staates helfen. Sie könne unter bestimmten Umständen dem Staat sogar, Zitat, in die Speichen fallen, nämlich dann, wenn die Kirche den Staat in seiner Recht und Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht. Von Widerstandsrecht würde ich nicht sprechen, weil Bonhoeffer sich eigentlich immer klar war, zumindest an dem Punkt, wo es zum gewaltsamen Widerstand geht, dass der Mensch schuldig wird. Wer sich am gewaltsamen Widerstand beteiligt, der wird schuldig und der darf das eigentlich nur machen im Vertrauen auf die Vergebung Gottes. Juli 1933. Einbestellung Bonhoeffers bei der Gestapo in Berlin. September 1933. In der preußischen Generalsynode setzen sich die Nazi-Anhänger, viele in Partei- und SA-Uniformen, mit einer Zweidrittelmehrheit durch. Oktober 1933. Bonhoeffer übernimmt zwei deutschsprachige Gemeinden in London. November 1933, Sportpalast-Kundgebung. Kirchengemeinden, die von den nazi-orientierten deutschen Christen dominiert wurden, ziehen in einer Art Sternmarsch zum Sportpalast. Dort fordern Theologen ein artgerechtes Christentum, eine heldische Frömmigkeit. 20.000 evangelische Christen jubeln antisemitischen Rednern zu. Bereits zuvor kam es zu politisch inszenierten Sammeltrauungen in Berliner Kirchen. 94 Paare aus dem SA- und NSDAP-Milieu ließen sich von Pfarrern trauen, die bei den deutschen Christen organisiert waren. Es war eine unerwiderte Liebeserklärung. Die deutschen Christen waren Nazis, aber sie lieben noch Christen. Sie brachten sozusagen ein aufbereitetes neues Christentum, stark Nazi geprägt, der NS-Führung als Geschenk dar. Aber die Nazi-Führung sagte, nein, brauchen wir nicht. Wir bilden auf lange Sicht unsere eigene Kirche. Gegen die Anbiederei formierte sich 1934 eine innerkirchliche Opposition, die Bekennende Kirche. Sie verabschiedete die Barmer Theologische Erklärung, in der es unter anderem heißt: Wir verwerfen die falsche Lehre. Als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Verklausuliert wird betont: Orientierung bietet allein die Bibel, nicht Rasse und Nation. Das macht die Mitglieder der Bekennenden Kirche der sich auch Bonhoeffer anschließt, nicht zu Nazi-Gegnern, nicht zu einer kirchlichen Widerstandsbewegung, wie dies oft fälschlich, selbst in Schulbüchern behauptet wurde, betont Christiane Tietz. Das kann man auf gar keinen Fall so sagen. Also das war wirklich strittig, wie viel Nähe man eigentlich mit dem Nationalsozialismus haben kann. Manche waren radikal dagegen, andere hatten den Eindruck, da sind durchaus auch wichtige und gute Elemente innerhalb des Nationalsozialismus, auf die man auch innerhalb der bekennenden Kirche positiv reagieren kann. Dietrich Bonhoeffer schließt sich der bekennenden Kirche an, wird Direktor des Predigerseminars in Zingst und Finkenwerder. Letzteres schloss die Gestapo 1936. 1936. Dietrich Bonhoeffer wird die Lehrbefugnis als Privatdozent entzogen. 1937. Illegale Fortsetzung seiner Seminartätigkeit. 1938. Aufenthaltsverbot für Berlin. Anfang 1939. Reisen in die USA und nach England. Kontakt zu den dortigen Kirchen. Vertiefung seiner Kontakte. Kontakte, die er später in seiner Widerstandstätigkeit nach Beginn des Krieges nutzen wird. Zunächst kann Bonhoeffer noch einige theologische Texte publizieren und öffentlich auftreten. Damit ist bald Schluss. Seine oppositionelle Haltung ist Kirche und NS-Staat bekannt. Trotzdem wird Bonhoeffer 1940 dann Verbindungsmann des Amtes Auslandabwehr im Oberkommando der Wehrmacht, Außenstelle München, so die offizielle Bezeichnung. Eingeschleust hatte ihn sein Schwager Hans von Donani, ein Widerstandskämpfer, den die Nazis 1945 hinrichteten. Nach außen tat man so, als ob er das Ausland ausspioniert über das, was dort passiert. Aber de facto war es eben umgekehrt. Er hat des Auslands informiert darüber, was in Deutschland passierte. Das konnte er so gut, weil er durch seine Tätigkeit in der Ökumene Anfang der 30er Jahre ein sehr gutes ökumenisches Netzwerk hatte. Also viele Freunde im Ausland, denen er vertrauen konnte. Dietrich Bonhoeffer durfte reisen. In die Schweiz, in den Vatikan, nach Norwegen und Schweden. Hier informierte er einen Bischof vom Widerstand, bat ihn, Kontakt aufzunehmen mit den Alliierten. Das gehörte dann schon zum reinen Widerstand politischer Art und hat dann natürlich auch Konsequenzen. Also als diese Dinge aufgedeckt wurden, wurde er dann auch umgehend verhaftet. Das war im April 1943. Juli 1943, Verhöre, Anklagevorbereitung wegen Zersetzung der Wehrkraft. 1944, Gefängnis Berlin-Tegel. Oktober 1944, Verlegung in den Gestapo-Keller. 1945, KZ Buchenwald, KZ Flossenbürg. Zusammen mit Dietrich Bonhoeffer wurden auch viele seiner Freunde verhaftet, auch sein Bruder Klaus. Die meisten wurden vor Kriegsende hingerichtet. Auch Klaus. Es waren Männer, die für ihre Überzeugungen starben. Doch der Schluss, sie seien Kämpfer für die Demokratie, ist irreführend. Das sind alles stockkonservative Leute. Also das muss man bedenken. Die Kirche, die evangelische Kirche, hat sich sehr, sehr zeitverzögert zur Demokratie als Lebensform bekannt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Dietrich Bonhoeffer plädiert für einen christlichen Obrigkeitsstaat. Allein der konkrete Gehorsam gegen den göttlichen Auftrag rechtfertigt eine Staatsform. Diejenige Staatsform wird die relativ beste sein, in der am deutlichsten wird, dass die Obrigkeit von oben, von Gott her ist. Nein, also Bonhoeffer ist ganz sicher kein Demokrat. Er ist jemand und das demokratische Moment, dass er findet, jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen, auch wenn er nicht Teil der politischen Klasse ist. Aber die Demokratie, die funktionierende, wie wir sie heute kennen, die ist ihm natürlich fremd. Bestenfalls konservativ sind Bonhoeffers Auffassungen zum Geschlechterverhältnis. Der Ort, an dem die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Auch das sind Auffassungen, die evangelische Theologen und Theologinnen wie Christiane Tietz keinesfalls als Vorbild empfehlen. Dass die Aufgabe der Frau ist, den Haushalt des Mannes zu führen und ihm zu Hause ein gemütliches Nest zu bauen, während der Mann sich in der Welt um die großen Dinge kümmert. Und das ist eine Vorstellung, der ich heute natürlich gar nicht mehr zustimmen kann. Der Glaube, wie ihn Bonhoeffer versteht, ist wichtiger als die Vernunft. Vernunft ist nicht die höchste Instanz. Sie ist, wie Bonhoeffer schreibt, verkrümmt, weil sie an das Hier und Jetzt gebunden bleibt. Der Zugang zu Gott ist allein der göttlichen Gnade zu verdanken. Nur wenn sich Gott dem Menschen zu erkennen gibt, kann dieser Gott erkennen. Mit Gott leben wir ohne Gott. Das ist ein Kernsatz seiner Theologie. Er soll besagen, dass Gott nicht für den Menschen handelt und eingreift in das Weltgeschehen. Handeln muss der Mensch allein, im Glauben an Gott, aber in eigener Verantwortung. Bonhoeffer ist ein für mich sehr authentischer Denker, der immer wieder versucht herauszuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, wie muss ich eigentlich als Christ leben? Wie muss ich mein Denken und mein Glauben zusammenbringen? Was heißt es heute, ein verantwortlicher Mensch zu sein? Die Vernunft, so resümiert die Bonhoeffer-Spezialistin Christiane Tietz, ist dem Glauben nachgeordnet, das Gewissen ebenso. Irritierend sind Bonhoeffers undemokratisches Politikverständnis und sein Frauenbild. Eindrucksvoll und bewundernswert ist Bonhoeffers Widerstand vor dem Hintergrund einer Kirche, die in Teilen die Nazis in ihrem Antisemitismus unterstützte. Und dies nicht nur ideologisch, sondern auch ganz praktisch. Die Kirchenbuchstelle in Berlin, und nicht nur diese, ließ von 20 bis 30 kirchlichen Mitarbeitern aus ihren Kirchenbüchern Judenkarteien anfertigen. Die Namen von Christen jüdischer Herkunft wurden direkt den Nazi-Behörden übermittelt. Man könnte sagen, kirchliche Amtshilfe für die Judenverfolgung durch einen Pfarrer und durch sein Mitarbeiterteam. Vieles ist detailliert erforscht von Historikern wie Manfred Geilus. Bonhoeffer und wenige andere Theologen opponierten gegen die Kooperation mit den Nazis. Bonhoeffer betätigte sich darüber hinaus auch im politischen Widerstand. Doch vor allem war Bonhoeffer ein tiefgläubiger Mensch. Die Briefe, die er im Gefängnis schrieb, belegen ein unerschüttertes Gottvertrauen. Freunde berichten, dass er stets gut gelaunt und aufgeräumt war und seinen Mithäftlingen half, wo er konnte. Er verfasste für sie Beschwerden, vermittelte ihnen Verteidiger und beschaffte ihnen Geld. Er lebte auch im Gefängnis sein Verständnis eines tätigen Christentums. 8. April 1945, Verurteilung zum Tode durch ein Standgericht im KZ Flossenbürg. 9. April, Tod durch Erhängen. Gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Aus Überzeugung trat er in den aktiven Widerstand gegen Hitlers Regime ein. Eine Überzeugung, die ihn das Leben kostete. Rolf Kanzen berichtete über den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast. Es sprachen Susanne Schröder, Herbert Schäfer und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Herzig, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Bernhard Kastner.